AfD Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Schönen guten Abend. Hier ist eine Stunde Netzbasteln, das Bastel-, DIY-, Selbermach- und Kochmagazin jeden zweiten Mittwoch auf die Radio Wissen. Mein Name ist Moritz Metz und heute geht's um Kürbis, weil in 10 Tagen ist Halloween und da ist der Kürbis ja sowieso ganz wichtig. Wir sind gerade mit dem Auto auf dem Weg zu einer Gärtnerei, wo es ganz viele verschiedene Kürbisse zu kaufen gibt. Und dann wollen wir später heute diese Kürbisse verkochen mit einer ausgebildeten Bio- und auch Sterneköchin. Hallo Nora. Den Stern kannst du streichen, aber Bio stimmt. Hi Moritz. Nora Horvath aus Hamburg, heute in Berlin bei mir im Auto. Wir sind auf dem Weg zur Gärtnerei und Fotos zur Sendung gibt's auf deradiowissen.de oder auf netzbasteln.de. D-Radio Wissen. Istanbul, Berettina, Golden Nuggets, Thelma Sanders, Justinka, Phoenix, Mardi Gras, Fall Splendor und Black Forest. Was ist dir noch aufgefallen? Einmal diesen ganz klassischen, diesen, also ein ganz großer, da, den sieht man jetzt bei Halloween immer so ein bisschen vor den Türen und Toren als Maske oder als Monster. Der heißt... First Price. Der hat dann hier sogar noch das Logo der Baumschule mit drauf geimplantiert, bei der wir hier gerade sind. Ne? Also Yualing, ganz klein, sieht eher aus wie eine Orange. Die Sortenvielfalt ist hier wirklich schier unergründlich. Über 100 wahrscheinlich. Silvia Schmidt ist hier von der Späthschen Baumschule. Über 100 Sorten, stimmt? Auf jeden Fall über 100, 140. 140 Sorten und die wurden alle hier angepflanzt und wachsen hier alle. Da muss man sich ja ganz schön mit Kürbissen auskennen. Was würden Sie uns denn empfehlen? Wir wollen ja heute eine Kochsendung machen mit wahrscheinlich ganz traditionell Butternut und was noch? Ido würde ich sagen, nehmen wir mit. Das kennt ja jeder. Nora Horvath, unsere Köchin heute in der Sendung. Und was würden Sie uns noch empfehlen? Was gibt es denn Ausgefallenes, was wir probieren könnten? Also ich würde noch einen Bratkürbis empfehlen. Der ist natürlich etwas Besonderes, weil er sehr, sehr vielseitig ist. Einerseits sicherlich auch zu Kuchen, Suppen, aber man kann ihn eben auch braten, indem man ihn leicht wenig blanchiert, ein bisschen Salz drauf, dass er Wasser zieht, dann wird er richtig schön fleischig und man kann ihn panieren, genau wie ein Schnitzel. Und wenn man denjenigen das nicht verrät, der isst das wie ein Schnitzel, wie ein Geflügelschnitzel, also wie ein Puttenschnitzel oder ein Hähnchenschnitzel. Schmeckt wunderbar. Okay, das ist so ein weißlich-graues Ding. Blau. Bläulich schon fast. Blue. Der heißt Blue? Ja, mir fehlt leider der erste Name. Okay, vielleicht nennen wir ihn einfach Heinz oder so. Heinz Blue. So kann man unter Bratkürbis ist eigentlich mehr ein Begriff. Okay. Heinz Bratkürbis Blue, der ist, der ist schon größer als ein Teller, eher flach, gräulich, bläulich. Innen das Fleisch, welche Farbe wird das haben? Orange, würde ich sagen. Sehr kräftig. Den werden wir mal schlachten und zu einem Schnitzel verarbeiten, wa, Nora? Ich freue mich. Ja. Genau, und die anderen, Hokkaido und so weiter, finden wir dann wahrscheinlich auch bei Ihnen gleich hier im Hofladen. Da gucken wir noch ein bisschen weiter. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, für diese riesige Kürbisauswahl. Hat man ja auch nicht überall. Und jetzt greift Frau Schmidt. Oh, das ist ja auch eine Schönheit von Kürbis. Das ist ein knorpeliger, doppelt abgesetzter, orange-grüner. Wie heißt der? Allerdienst-Turban. Allerdienst-Turban heißt der. Haben Sie den so genannt oder ist das eine offizielle? Das ist eine offizielle Bezeichnung. Okay. Und was würde man mit dem hier am besten anfangen? Den kann man kochen, den kann man aber auch zu einem Ragout machen. Einen anderen wollen Sie auch noch empfehlen, Orange Smoothie. Warum heißt der so? Der hat einen leichten Orangen, nicht nur die Farbe, sondern auch einen leichten Geschmack. Also wunderbar, also ein ganz, ganz edles Aroma hat der. Kann ich wirklich nur empfehlen für eine wunderschöne Suppe, für ein schönes Püree. Man kann das auch so wie ein Kartoffelpüree dazu machen. Statt Kartoffeln nimmt man einen Kürbis, kalorienarm. Okay. Das werden wir ausprobieren, weil so ein Schnitzel hat ja durchaus Kalorien, zumindest wenn es ein echtes Schnitzel ist. Nora, bist du zufrieden mit der Auswahl bisher? Ich bin sehr zufrieden und würde als Dessert noch den Huba Buba einpacken. Auch einen flachen, runden, grünen Kürbis und da habe ich noch gar keine Ahnung, wie der wohl schmecken kann. Mal gucken, was wir da draus zaubern können, okay. Moritz. Das irritiert mich eigentlich. Bei eine Stunde Netzbasteln wetzen wir jetzt die Messer. Das heißt, Nora Horvath wetzt die Messer. Hallo Nora. Moin Moritz. Wir sind, wie gesagt, heute unterwegs in Sachen Kürbis, was man damit alles machen kann. Und wir haben ja gerade eine ganze Kiste voller Kürbisse geholt. 6 Stück sind es insgesamt, die wir geholt haben. Nora wetzt schon mal ihr Messer, um die zu schneiden. Und das sind ja ganz unterschiedliche Sorten, die uns da die Frau Schmidt angedreht hat bei der Gärtnerei. Einmal dieser Butternut-Kürbis. Ja, den kennt man vielleicht sogar jetzt schon aus dem Supermarkt. Seit ein paar Jahren eigentlich gängig, ein bisschen länglich. Gelblich, farbig, senffarben, ja. 30 cm hoch. Der steht auch so. Dann natürlich ein Hokkaido-Kürbis, dieser orangefarbene, klassische, halbflache Teller-Kürbis, den man eigentlich für alles verwenden kann, ist ein Klassiker. Selbst Desserts kann man damit machen. Die beiden lassen wir heute mal außen vor, weil das ist ja schon fast langweilig und wir widmen uns eher ein bisschen den anderen, darunter zum Beispiel hier diesen Orange. Das ist auch so ähnlich wie der Hokkaido, sieht der aus, fühlt sich auch so ähnlich an, wenn man dagegen klopft, klingt es auch so. Bisschen kleiner ist er, was machen wir mit dem heute? Ja, dadurch, dass er so orange ist und fruchtig, würde ich eigentlich sagen, fangen wir damit an und machen eine kleine Suppe draus, oder? Okay, wir haben dann noch einen sehr grünen Kürbis, der wird dann das Dessert, der heißt ja, wie gesagt, Hubabuba. Und zwischendrin machen wir einen Schnitzel mit Püree dazu. Genau, heute mal kürbissatt. Alles aus Kürbis, heute bei einer Stunde Netzbasteln mit Nora Horvath. Du bist, wie gesagt, Köchin und zwar ausgebildete Bio-Köchin aus Hamburg. Genau, ich habe gerade meine Ausbildung abgeschlossen und ganz viel mit regionalen, saisonalen Produkten gearbeitet und der Kürbis ist mir nicht fremd. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt ist ja gerade die Saison für den Kürbis. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen gelernt über den Kürbis. Den gibt es ja schon ziemlich lange in Europa. Und hast du gewusst, dass der Kürbis eine Beere ist? Nee, das hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet. Das ist die größte Beere der Erde. Und weil er eben so eine harte Schale hat, wird er auch Panzerbeere genannt. Wir müssen jetzt also diese Panzerbeere schneiden und dafür hast du deine Messer gewetzt. Oder wie macht man das normalerweise in der regionalen Küche, wenn man Kürbisse schält? Ja, man nimmt auf jeden Fall ein großes Messer, damit man einen großen Winkel hat und mit viel Kraft nach unten drücken kann und möglichst schwungvoll in einem Rutsch durchkommt. Okay. Ich hole ein Brett hier in meiner Küche, ist alles einigermaßen okay organisiert. So, Schneidebretter, es ist natürlich trotzdem nicht wie in so einer professionellen Küche. Da nimmt man auch so Holzbretter oder ist das zu unhygienisch in der Profiküche? Nein, Holz auf jeden Fall und Plastik wichtig, aber bei so großen, schweren Panzerfrüchten oder Beeren, man muss das Brett gut sichern, am besten mit einem feuchten Tuch, damit man nicht wegrutscht und sich nicht das Messer in Bauch oder Finger rammt. Ja. Du hast auch gerade deine Messer geschärft, du hast sogar eigene Messer mitgebracht, so eine große schwarze Etui-Mappe, wo 1, 2, 3, 4, 5 Messer drin sind, große und kleine, verschiedene Formen und eben dann noch so ein Schleifstein. Aus was für Material ist der? Das ist ein Diamantschleifstein, das ist eigentlich so die feinste Körnung, damit kann man am besten Messer auf Vordermann halten und bringen. Und vor allem, wenn man sie täglich nutzt. Ich ziehe meine Messer jeden Tag ab. Und das ist wirklich so, dass der Koch dann, egal wo du bist, musst du deine eigenen Messer mitbringen trotzdem? Das ist mein Heiligtum, das ist auch so eine Art Ehrenkodex. Man benutzt die Messer der anderen nicht, außer es wird einem ausgeborgt und dann ist das schon ein sehr großes Geschenk und Vertrauensbeweis, wenn man von jemandem die Messer ausgeliehen bekommt. Was ist das wert, dein Messerset? Ich würde sagen, das ist vielleicht so 300-400 €. Aber man kann bis in die unermesslichen Höhen gehen. Also Kleinwagen kann man auch zahlen. Und gute Messer sind wichtig, damit man sich nicht so dolle schneidet. Oder wahrscheinlich kann man sich mit denen auch ganz schön gut schneiden. Vor allem ist es arbeitserleichternd. Man kann besser arbeiten damit natürlich. Ja, und für die Kürbisse habe ich jetzt ein Messer. Die Klinge ist da relativ fest. Ja. Du bist auf jeden Fall ein Messer-Nerd. Und jetzt legen wir mal schnell diesen Orange. Kürbis, der ist wie gesagt nicht so groß, auf den Tisch und Nora versucht jetzt hier mit ihrem Messer einmal kräftig durchzuschneiden. Das Brett sichern. Genau, okay. Was braucht man dafür? Ein nasses Tuch am besten, damit das nicht so hin und her rutscht und damit ich mir das Messer nicht im Bauch haue. Okay, das macht man also so in der Profiküche. Nehmen wir doch einfach mal dieses Tuch hier, ein normales Küchenbaumwolltuch. Ja, man feuchtet das an oder man kann auch so, Papierrolle nehmen. Einfach eine Lage gut durchfeuchten, zusammenfalten und das Brett. Und tatsächlich ist das Brett jetzt fest. Guter Trick. Schon wieder was gelernt. Ja, Messer im Bauch. Also am besten bei so runden Gegenständen schneidet man die beiden Seiten ab. Mit entschlossenen Schnitten wurde mir beigebracht. Nicht zögern und dann hat man eine Fläche, dann rutscht das auch nicht so und dann kann man weiterverfahren. Ich halbiere den jetzt nochmal und dann sehe ich auch schon, wie viele Kerne der zum Beispiel hat, wie viel Fleisch der hat, was ich damit anfangen kann. Er ist nicht nur botanisch gesehen eine Beere und heißt deswegen auch die große Panzerbeere, sondern ist auch die größte Frucht der Erde, eine Tonne. So schwer kann ein Kürbis werden und er ist auch noch total gesund. Ballaststoffe, Vitamine, Magnesium, Kalium, Eisen und Kupfer und Carotenoide, all diese ganzen Sachen sind drin in Kürbissen, die helfen beim Abnehmen, sind gut für die Haut und bei Blasenentzündung und bei Prostatabeschwerden und so weiter. Ihr hört eine Stunde Netzbasteln, heute Ausgabe 42. Wir basteln rum an Kürbissen und Nora Horvath, die Profiköchin, heute in meiner normalen Berlin-Neuköllner Küche, die hat gerade schon den ersten Kürbis angeschnitten, aufgeschnitten und jetzt zerteilst du das Ding einfach so in Scheiben. Genau, also ich möchte eine Suppe jetzt kochen, die soll ja ein bisschen fruchtig sein, deshalb haben wir uns diesen Kürbis ausgewählt, in, man sagt so walnussgroße Stücke, damit die Oberfläche gleichmäßig ist und wir maximal viele Röstaromen rausbekommen. Das stecke ich dann in den Ofen und dann gibt es diesen sogenannten Umami-Effekt. Das ist so eine Art natürlicher Geschmacksverstärker, der in den Gemüsesorten entsteht. Das kommt dadurch, wenn die Zuckerstoffe in dem Gemüse anfangen zu karamellisieren. Und das ist das, was dann lecker ist. Kennen wir vielleicht vom Steak, wenn das in der Pfanne gebraten wird. Oder kennen wir bei Röstgemüse. Und das machen wir jetzt. Und wir stecken das jetzt in den Ofen erstmal. Also es ist besser, den Kürbis nochmal, wenn er klein geschnitten ist, in den Ofen zu tun, weil er dann eben noch mehr Röststoffe freisetzt. Habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, so ein kleiner Trick, ne? So ein kleiner Trick. Jetzt kommt das Kürbisgeschnetzelte in die Backröhre. Wie lange ungefähr? Welche Hitze? Also ein bisschen Olivenöl drauf? Genau, also ich mache ein bisschen Olivenöl drauf, einfach damit das ein bisschen brät oder so eine Art Frittiereffekt. Ein bisschen Zucker noch, braunen Zucker am besten. Der ist ein bisschen malziger, der schmeckt mir persönlich besser. Ist auch nicht so viel verarbeitet wie weißer Zucker. Holt nochmal... Ja, diesen karamelligen Effekt aus dem Kürbis raus und Salz. Sollte man da irgendwie auf Atlantikmeersalz achten oder ist das eigentlich egal? Ich versuche schon auf jeden Fall nicht zu stark verarbeitete Grundzutaten zu nehmen. Deshalb einfach in ein ganz normales Bio-Kaufhaus gehen und dann kriegt man schon, was man braucht. So. Der Außenteil dieses Kürbis ist in der Röhre. Das war jetzt relativ leicht, diese Innereien rauszuholen. Die sind jetzt hier in so einer Stahlschüssel. Das ist so ein schleimiges Ding, aber eigentlich, ich muss sagen, ich nasche immer das ganz gerne, wenn ich was mit Kürbis mache. Dieses Innere des Kürbisfruchtfleischs, kannst du das auch für irgendwas verwenden? Also man kann halt natürlich die Kerne erstmal nehmen und die rüsten oder trocknen. Da hat man diese Kürbiskerne, die man vielleicht für einen Salat oder irgendwie zum Brotbacken benutzen kann. Wenn man da Bock drauf hat, kann man natürlich die Kerne rauszotteln, aber ich benutze es eigentlich nicht. Nee. Ich habe jetzt ein bisschen was davon gegessen. Diese Kerne sind nicht so wahnsinnig lecker, die sind eher mittelmäßig, aber... Natürlich sind eigentlich Kürbiskerne sehr gesund. Ja, auf jeden Fall. Und schmecken sehr gut, finde ich. Auch das Öl, ne? Ist sehr lecker, finde ich. Gute Sache. So, nach der Suppe kommt ja dieser Schnitzelkürbis und das Püree. Jetzt fangen wir vielleicht mal an mit dem Püree. Das ist hier so ein ziemlich warziges, komisches Ding. Heißt Aladins Hut oder so. Auch den vielleicht einmal aufschneiden. Der wirkt schon so ein bisschen schwieriger aufzuschneiden, ne? Ja, hier wieder gut scharfes Messer, großes Messer und auf jeden Fall... ein fixiertes Brett und dann viel Power. So, bevor du es machst, mache ich noch ein Foto von dem Ding, weil auf deradiowissen.de und auf netzbasteln.de findet ihr Fotos von unserem Kürbisexperiment, dass ihr euch vorstellen könnt, wie unfassbar hässlich dieser komische Aladdins-Hut-Kürbis ist. Und den säbelst du jetzt eher mit unserem Brotmesser auf? Ja, ich habe mein Sägemesser nicht dabei. Das ist das schärfste Messer, was ich besitze. Und das schneidet nämlich in alle Richtungen. Da kannst du dir mit einer klitzekleinen Bewegung den kompletten kleinen Finger abschneiden. Also, da gibt es die übelsten Verletzungen. Aber ich sehe, ihr habt hier auch so ein geriffeltes Brotmesser und versuche damit mein Glück, weil der Sultan hat hier eine ziemlich harte Haube. Ich habe ja auch schon im Netz gelesen, in den USA gibt es diese ganze Wissenschaft des Pumpkin Carvings für Halloween und so weiter, was ja erst in 10 Tagen ist, Ende Oktober. Und da gibt es so richtig Tipps, wie man dann so mit der Bohrmaschine und mit der Flex und so weiter in einem Kürbis rumstochern kann. Nora versucht es gerade ein bisschen mehr mit der Hammermethode. Vielleicht hole ich mal die Säge in meiner Neuköllner Altbauküche da. Wird gerade Kürbis gekocht, aber gerade erstmal gesägt mit so einer richtig fetten, 40 cm großen Holzhandsäge. Alter, ist der dick gewesen. War gar nicht so einfach, oder Nora? Ja, bei manchen Kürbissorten braucht es wirklich ein bisschen Kraft, aber das, was dann hinterher auf dem Teller ist, ist ja umso leckerer und ein bisschen Power vorab. Nora Horvath ist das und die ist Profiköchin und wir machen heute eine Sendung nur über Kürbisse. Wir haben 6 verschiedene Exemplare eingekauft und schälen die gerade oder öffnen die. Der hier hat innen auch ganz gut Fruchtfleisch, aber ist auch total hart. Und ich glaube, da passt schon ganz gut hier dieser Trick, den ich im Netz gelesen habe, um das Fruchtfleisch zu entfernen, nämlich der Akkubohrer-Trick. Ja, bin ich mal gespannt. Das kenne ich noch nicht. Habe ich gelesen bei operationeigenheim.de und dieser Blogtext ist auch verlinkt auf deradiowissen.de, da wo ihr auch die ganzen Bilder findet. Und ich habe jetzt hier heute im Baumarkt so eine Rohrschelle gekauft, die jetzt vorne in den Akkubohrschrauber befestigt ist und die sollte sich jetzt einigermaßen durch den Kürbis durchfräsen. Hältst du mal das Mikrofon und ich versuch's mal. So kriegt man das Fruchtfleisch leichter raus anscheinend. Willst du auch mal? Funktioniert eigentlich ganz gut, aber vielleicht würde es auch mit dem Löffel auch noch einigermaßen funktionieren. Es gibt halt so einen Mousse da innen drin, ne? Wenn das jetzt hier so gut klappt, dann nehme ich das jetzt auch immer in meiner Messertasche mit. Aber da gibt es natürlich die ein oder anderen Hygienebestimmungen, wahrscheinlich für Küchen, die zu Hause nicht unbedingt gelten, wa? Auf jeden Fall. Ist ein sehr strenges Konzept, nach dem man sich halten muss. Und da würde, glaube ich, dieser Akkubohrer und Schrauber nicht mit reinpassen. Wir wollen jetzt aus dem Ding ein Püree machen. Das heißt, wir müssen den nochmal ganz schön viel mehr verkleinern. Ich glaube, dafür machen wir einen Zeitsprung. So, da sind wir wieder. Er ist nicht nur ein ziemliches Biest im Aufschneiden, da braucht man eine richtige Säge dazu hier, sondern er ist dann auch noch innen drin total schwer auseinanderzuschälen. Wir haben uns dann entschlossen, einfach innen alles auszustückeln mit einem Messer und dann solche Streifen zu haben, die jetzt im Topf gelandet sind. Warum sind die jetzt im Topf? Ich möchte da gerne ein Püree draus kochen. Dafür habe ich jetzt einigermaßen gleichmäßige Stücke wieder genommen. Ein sehr nussiges Aroma, hat mich auch so im rohen Zustand ein bisschen verwundert, dass der sehr reichhaltig schmeckt so. Und bin jetzt gespannt, wie das Püree wird auf jeden Fall. Eine leicht orange Farbe, also eher so wie Fanta irgendwie so von der Farbe. Stimmt. Und genau, ich habe ein bisschen jetzt Knoblauch und Zwiebeln unten angedünstet und jetzt zieht man den ein bisschen an, den Kürbis, und dann lösche ich den mit ein bisschen Gemüsefond ab. Und das Ganze servieren wir zu einem Original-Kürbisschnitzel. Und das haben wir vorhin auch nochmal erstmal so in Form gebracht. Das sind jetzt lauter so Scheiben oder U's. Das war ja dieser, der außen so ein bisschen bläulich aussah, und den haben wir Heinz genannt. Heinz Blue oder so. Genau. Vorteil hierbei, wir müssen kein Schnitzel klopfen. Heißt, wir können einfach loslegen, eine Panierstraße aufbauen und dann geht's ab. Das heißt, da arbeitet man dann wie am Fließband, macht das paniert? Genau, man baut einmal Mehl, Ei und dann Paniermehl auf und dann kommt das jeweilige zu panierende Stück, entweder Fleisch oder Kürbis, von A bis Z da durch. Okay, so, Nora hat währenddessen den Kürbis in das Mehl gelegt, der ist jetzt so leicht weißlich und wird ein bisschen abgeklopft. Ja, genau. Also das ist einfach, um ein bisschen trocken zu werden und damit auch die anderen Komponenten da besser dran anhaften. Okay. Dann als nächstes das Eierbad. So, kriegen wir schon das Ganze mit Eiweiß und Eigelb getränkt. Und jetzt kommt es noch schnell in die Semmelbrösel und wird damit bestreut. Das haftet jetzt da so ganz schön dran und sieht schon ein bisschen aus wie ein Schnitzel, aber mir fällt kein richtiges Putenkörperteil ein, was aussieht wie so ein U. Nee, mir auch nicht. So, fertig. Und jetzt kommt das Ganze in die Pfanne. Du hast schon die Pfanne zwischendrin erhitzt. Und die läuft jetzt auch wieder. Und da ist jetzt Fett drin. Da hast du Rapsöl genommen, oder was? Genau, ich habe Rapsöl genommen. Das ist hitzebeständiger als zum Beispiel Olivenöl. Auch nicht so dominant im Aroma und gibt einen schönen Garpunkt und verbrennt nicht so schnell. 183 Grad, sagt hier mein Thermometer. Woran merkt man, dass es die richtige Temperatur hat? Also ich würde mal so warten, bis die Pfanne, sagt man, so leicht anfängt zu rauchen. Also dann hat das eigentlich so eine gute Temperatur für Fleisch oder auch für Schnitzel, auch Gemüseschnitzel. So, das brutzelt richtig schön vor sich hin, das Gemüseschnitzel aus Kürbis, das anscheinend nicht von einem Putenschnitzel oder so zu unterscheiden sein soll. Werden wir gleich mal ausprobieren. Das ist das Geräusch von Rührteig mit Kürbisraspel drin, der jetzt gleich in den Ofen kommt, oder? Der Teig ist fertig und eingefüllt in Muffinformen. Genau, wir haben jetzt einen ganz normalen Rührteig gemacht, ein bisschen abgeschmeckt nach unserem Gusto mit Vanille und ein bisschen zimtig und zitronig. Und jetzt wird es bestimmt ganz lecker, wenn wir den backen. Genau, das wird dann der Nachtisch. Das Ganze kommt hier wieder in die Röhre, rein damit. Und unser Kürbis-Masterplan, der schreitet immer weiter voran. Was jetzt noch fehlt, ist hier diese ganze Molekularküchenangelegenheit. Wir haben da ein ganzes Set. Das wäre, glaube ich, aber ein Thema für eine ganz eigene Sendung. Und wir wollen jetzt nur eine kleine Sache ausprobieren. Und die Idee ist, wir wissen noch nicht, ob es funktioniert, Lecithin zu verwenden, so ein Pulver. Ja, genau. Das ist eigentlich so ein Stoff, das auch bei Milch drin ist. Also reicht meistens auch ein Schluck Milch. Macht den Schaum standfester. Der, sagen wir mal, kleinste Trick in der Molekularküche. Flüssigkeiten aufschäumen ist ein schöner Effekt und interessantes Mouth-Feeling, wie wir sagen, in der Küche. Also ein gutes Gefühl im Mund und sieht auch irgendwie funky aus. Okay. Dann nehmen wir jetzt also dieses Lecithinpulver und mischen das mit, du hast gesagt, Orangensaft und rühren das damit erstmal auf. Soll ich dir ein Glas dafür geben oder eine Schüssel? Was nehmen wir dafür? Lass mal eine Schüssel nehmen. Okay. Rein damit. Abspülen mache ich dann später. Wir probieren das dann aus, einfach mit einem Teil von der Suppe noch darunter zu mischen und dann mit einem Zauberstab das einfach, wir nennen das Hochziehen. Okay. Hochziehen. Aber jetzt hast du erstmal den Schneebesen in die Hand genommen. Genau, erstmal muss ich das verrühren, das muss emulgieren oder sich vermengen, dass das keine Klümpchen bildet, das Pulver. Und dann mixe ich da gleich noch Suppe dazu. Weißes Pulver, Lecithe, Emulgator, 30 Gramm von einem Internetversand. Ich probiere mal, schmeckt exakt nach nichts. Genau, es ist, deshalb kann man das auch benutzen, weil es irgendwie neutral im Aroma ist. Wäre ja doof, wenn es auch den Geschmack verfälschen würde. Genau. So, das ist jetzt schon leicht schaumig in diesem Schüsselchen. Und jetzt gibst du eine Kelle Suppe dazu. Das vermenge ich jetzt auch. Jetzt schauen wir, ob es klappt. Okay. Hast du viel Erfahrungen mit Molekularküche oder ist das eher auch so jetzt für dich ein Experimentierfeld? Also ein bisschen kommt man schon in Kontakt damit, aber sagen wir mal, ist eher so ein Anfang der 2000er modern gewesen, das Gefüge der Speisen zu verändern. Jetzt geht es eigentlich wieder in Richtung, wie was mache ich aus dem ganzen Schwein oder wie verarbeite ich eine Rübe oder so. Also wieder eigentlich eher zurück zu bestimmten Sachen und man muss nicht mehr alles in Gelee und so weiter einlegen, aber so ein bisschen Schaumsuppe können wir hier schon aufrühren. Und jetzt geht der Quirl los. Auf der linken Seite bildet sich jetzt so ein Schaum, wenn du da mal reinguckst. Ja, stimmt, so ein weißer, feiner Schaum. Genau. Und der dürfte, wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, standfest bleiben und abgeschöpft werden auf die Suppe, um so ein kleines Häubchen zu bilden. Ich würde sagen, wir probieren es gleich aus. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen, wo eigentlich alles fast fertig ist. Ein Kürbissippchen mit Kürbissalat und Kürbisschnitzel und Kürbismuffin. Oder wie könnte man das Ganze vielleicht noch ein bisschen schöner nennen, was wir heute gekocht haben? Trilogie vom Kürbis. An? Ja, das ist einfach, oder ein Kürbismenü, kannst du es nennen? Variation vom Kürbis? Ja, da kann man natürlich sich total dann noch weiter ergehen in irgendwelchen Worten, die dann nochmal besonders magic klingen, aber schmecken tut es wahrscheinlich ziemlich magic. Wir müssen das Ganze jetzt nur noch anrichten, ist nämlich fertig, wa? Jetzt ist alles fertig, also der Kuchen, der braucht noch 2-3 Minütchen, aber die Vorspeise und Hauptgang können. Okay. Ein weißer Teller, wie legt man das Ganze meistens drauf? Macht man zuerst die Soße oder hast du schon eine Idee, wie du das Ganze dann so kredenzt oder so? Es muss ja auch nach was aussehen. Ja, es gibt so ein paar Faustregeln. Einmal alles nach oben, also man muss ein bisschen Höhe dem Ganzen geben. Und dann gibt es so einen Sinnspruch, der heißt Sven geht fremd. Das heißt, man macht die Sättigungsbeilage links oben, dann das Gemüse rechts und unten Fisch und Fleisch. Also SGF, Sven geht fremd. So machen wir das jetzt mal. Esslöffel, wir haben relativ viel Püree, genau, du machst aber gar nicht so viel davon drauf. Nein, das ist ja auch relativ mächtig, ich habe ein bisschen Butter noch drunter gemacht, das ist quasi unsere Sättigungsbeilage. Wir machen das ein bisschen zeitgenössischer, also nicht mehr ganz so klassisch, aber ich ziehe hier einen Strich. Auf den weißen Teller und jetzt nochmal so einen Strich durch, das sieht eigentlich so aus wie ein bisschen achtlos dahin geklatscht, aber schon auch ganz gut. Genau, und jetzt habe ich so eine Basis und darauf kann ich dann anrichten. Wir haben noch ein bisschen aus den Schnipseln der restlichen, der anderen Kürbissorten, haben wir einen kleinen rohmarinierten Salat gemacht. Heißt, ich habe ein bisschen Zitrone, Zucker, Salz, Kräuter drunter gemacht, einfach ein bisschen Knackigkeit, ein bisschen Frische reinzubringen. Okay, klingt auch nach was. Das machst du jetzt hier auf die Sättigungsbeilage drauf. Und zwar mit der Hand, da habe ich das beste Gefühl dafür und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Höhe. Und das muss immer die ganze Zeit so leicht lässig und so zufällig aussehen einerseits, andererseits aber auch irgendwie ästhetisch. Genau, ästhetisch, und es muss ja auch im Verhältnis zu den einzelnen Teilen des Tellers stehen. Du kannst ja nicht zu viel Püree und zu wenig Fleisch haben oder okay. So. So, jetzt das Fleisch, das Schnitzel. Da hast du eben dieses Putenteil, es ist ja eigentlich ein Kürbis, aber das liegt jetzt auch noch so drauf. Ja, direkt daneben drapiert, so ein bisschen angelehnt. Und jetzt mache ich noch eine kleine Zitronenspalte dazu, ganz à la Schnitzel. Okay. Stimmt, passt zum Schnitzel. Wird hier von der Zitrone runtergeschnitten. Das Ganze sieht total hübsch aus. Vielleicht noch ein Spritzer Öl oder so irgendwas, was so noch so drüber swooft. Ja, genau. Wir machen noch ein bisschen Walnussöl, einfach um diese nussige Note zu unterstützen, die der Kürbis ja eh schon hat. Ich finde es ziemlich lustig, wie Essen dann nochmal, man kann wahrscheinlich fast alles ziemlich gut aussehen lassen. Und man sagt ja auch immer, dass in der ganzen Food-Fotografie da Haarspray eingesetzt wird und dass das, was dann immer so besonders lecker aussieht, gar nicht mehr essbar ist. Genau, also die meisten Komponenten, wenn das Foto richtig gut aussieht, das ist gar nicht irgendwas zu essen, sondern irgendwie irgendwelche anderen Materialien. Okay. Ja, und jetzt noch ein bisschen Pfeffer und was Grünes drauf, um ein bisschen Farbvarianz da reinzubekommen. Okay, und dann Farbvarianz heißt das. Also ich habe hier noch so ein bisschen Basilikum. So ein Blatt Basilikum sieht gut aus, oder wie? Ja, mach das mal da drauf, auf den Salat am besten. Genau. Okay. Pfeffermühle, sehr schick. So, jetzt dürfen wir das Ganze probieren. Setzen Sie sich, aufgeräumt wird später. Okay. Wie gesagt, heute hier Schnitzel vom Kürbis mit Kürbispüree, Kürbissalat und ein bisschen Zitrone. Die Muffins sind derweil auch schon fertig geworden. Die sind schön goldbraun. Ich lasse die jetzt noch eine Minute ein bisschen im Ofen, okay, bei geöffneter Tür, und ja, so lange kosten wir mal. Ja. Das Schaumsippchen hast du auch schon so schön drapiert. Das ist ja die Vorspeise und jetzt muss das erstmal alles degustiert werden. Hat man eigentlich überhaupt noch Lust auf Essen, wenn man den ganzen Tag kocht, oder wirst du dann am Abend eigentlich eher mit nüchternem Magen ins Bett gehen? Also abends esse ich eigentlich in der Regel nichts mehr, weil ich dann tatsächlich zu viel Unterschiedliches schon geschmeckt habe. Aber ja, ich würde es ja nicht machen, wenn ich es nicht gerne mal essen würde. Stimmt, muss ja auch schmecken. So, wir machen hier Fotos und essen gleichzeitig mal los. Ich fange jetzt mal an mit dieser Schaumsuppe. Da sitzt echt oben so richtig schön Schaum drauf, wie in den 90er Jahren auf dem Latte Macchiato. Ja, genau, Cappuccino-Alarm. Mhm, mh. Ui, verrückt. Ja, Wahnsinn. Es hat was, ja, total Fruchtiges, aber auch was, hat einen leichten Eigengeschmack auch. Vielleicht ist es doch das Lecithin, was man schmeckt. Also dieses leicht mehlige, was da hinten rauskommt, würde ich sagen, dass das Lecithin ist. Vielleicht haben wir das ein bisschen überdosiert. Aber okay, der Schaum steht ja auch gerade schon ein paar Minuten. Also genau, ich denke mal, wir hätten da auch weniger nehmen können. So, dann versuche ich mal die Suppe, die drunter schwimmt, wenn man rankommt. Da ist auch toll geworden mit dieser Fruchtigkeit, die da drin ist. Da freue ich mich jetzt auf die Hauptspeise. Und erstmal vielleicht den Salat probieren. Mhm. Oh, ja. Hat eine tolle Konsistenz zwischen weich und fest, und dieses Kürbissige kommt da raus, aber es ist durch das Gewürzte noch ein bisschen mehr betont. Das Zitrone schmeckt man gut darin. Ja. Pfeffer ist auch sehr lecker. Doch, finde ich auch ganz gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diese ganze Kombination von den vielen Kürbissen dann doch so deutlich wird, obwohl das ein bisschen gar nicht mehr so erkennbar ist, welcher Kürbis das ist. Und man merkt auf jeden Fall auch die Unterschiede. Dann die Sättigungsbeilage, das Püree. Mhm. Die hat nochmal was bisschen Dunkleres. Oder herbstlich. Die hat noch was Dunkleres. Erdig, hast du gesagt? Ja, ich würde sagen, es hat was Erdiges, irgendwie in einer positiven Weise muffig, wenn man das so sagen kann. Genau. Und jetzt noch kurz ans Schnitzel gemacht. Schneidet sich total gut auf jeden Fall mit auch einem nicht professionellen, einfachen Tafelmesser. Und es zergeht auf der Zunge. Das ist ganz gut geworden, ne? Die Frau Schmidt hatte gar nicht so unrecht. Ja, also das stimmt. Man merkt, dass es Gemüse ist, aber ist ein guter Fleischersatz, sagen wir mal so. Und man denkt vielleicht auch, dass es echt ist, weil die Panade so echt schmeckt, wie halt sonst auch bei einem richtigen Schnitzel. Also kann man total essen und zergeht gut auf der Zunge. Ist dir sehr gut gelungen. Vielen Dank. Und inzwischen sind auch die Muffins fertig geworden im Herd. Gute Farbe? Ja, man sagt so goldbraun bei Rührteig. Okay, ja. Ja, passt ja. Ja, den müsste man jetzt noch richtig schön anrichten mit Puderzucker und so weiter. Können wir gleich noch machen fürs Foto. Aber probieren tue ich jetzt schon mal hier so ein Stückchen. Am besten schmeckt es wirklich warm aus dem Ofen direkt, finde ich. Auch da wieder Kürbis, aber es ist noch nicht langweilig. Nee, geht noch, ne? Das ist auf jeden Fall ein Menü, was ich nicht nur zum Fotografieren da so hinstellen werde, sondern auch noch ganz aufessen werde. Vielen Dank, Nora. Ich bin sehr beeindruckt daraus, was man aus Kürbissen machen kann und vor allem, wie gut du das alles kannst. Also großen Respekt. Danke, Moritz. Da freue ich mich wirklich. Ja. Und das war heute eine Stunde Netzbasteln. Heute Everything Around the Pumpkin und die Links und die Bilder und vielleicht auch ein bisschen die Rezepte, die könnt ihr nachlesen auf dieradiowissen.de oder auf netzbasteln.de. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich sage danke an Nora, die beste Köchin der Welt. Vielen Dank. Ja, das ist sehr nett, dass du das so sagst, aber es ist noch ein langer Weg. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.